habe den Frühling gesehen, ich habe die Blumen gegrüßt, der Nachtigall Stimme gelauscht, ein himmlisches Mädchen geküsst, der Nachtigall Stimme gelauscht, ein himmlisches Mädchen geküsst. Der liebliche Lenz ist verschwunden, die Rosen sind alle verblüht. Ins Grab ist mein Liebchen gesunken, verstummet der Nachtigall-Lied. Ins Grab ist mein Liebchen gesunken, verstummet der Nachtigall-Lied. Ach, himmlischer Vater dort oben, du hast mir entrissen die Braut. Es gibt ja der Mädchen so viele, doch keines, wie sie mir vertraut. Es gibt ja der Mädchen,